Ich und meine Boys sind am Block für mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes. Ich und meine Boys sind am Block für mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes. Ich und meine Boys sind am Block für mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes. Ich und meine Boys sind am Block für mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes. Ich und meine Boys lassen dieses Grub fließen. Wenn du mich nicht magst, muss ich dich abschießen. Dank dem Rap-Fame sind wir am Upblowen. Ich hab Durst, kannst du mir nen Cup holen? Ich bin nicht Dieter Bohlen, doch ich bin fast so rich. Ich zahle bar und nicht in Kasso Bridge. Never that. Alles, was ich hab, alles hast du nicht. Nah. Du willst Fame werden? Witz. Doch das schaffst du nicht. Ich mache Geld. Swag. Im Finanzwesen. Und weil ich nice bin, soll ich dir den Schwanz geben. Auf meinem Anwesen hab ich Kampfhunde. Ich mach bei Gucci eine Autogrammstunde. Ich bin reich, deshalb kann ich mir das erlauben. Check das aus, ich bin Fruity, so wie Weintrauben. Ausrauben muss ich dich, wenn ich Cash brauch. Eine nice Bitch saugt meinen Cash-Schlauch. Das ist nicht für mich. Nothing. Das ist Standard. Standard. Wenn du mich nicht magst, mach ich einen Anschlag. In einem Umschlag hab ich 100.000 K. Peanuts. Denn ich mach pro Woche 100.000, ey, okay. Hustensaft, Jüngling, Takeover. Ich will Range Rover, Daytona, Game Over. Das ganze Game wird jetzt übernommen. Ich schreib eine Bitch, willst du rüberkommen? Und sie sagt, ja klar, ich mach mich gleich startklar. Und dann öffnet sie mir ihren BH. Das war eh klar, denn ich bin ein Hot Wigger. Du willst Stress und ich schlag dich mit dem Golfschläger. Ich bin am Ballen wie ein Volleyball. Weil ich Bitches jetzt auf Molly knall. Für uns ist sowas alltäglich. Du willst sein wie ich, aber vergeblich. Ich und meine Boys sind am Block für mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes. Ich und meine Boys sind am Block für mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes Geld haben. Geld machen, ausgeben, wegschmeißen. Wir sind im Studio oder rauchen Crackpfeifen. Ich muss da Tech greifen, denn die Hood ist dangerous. Dangerous. Hood. Wir überfallen einen schnell im Biss. Das ist was es ist. Yeah. Das ist was es ist. Das ist was es ist. Das ist was es ist. Das ist was es ist. Das ist was es ist. Das ist was es ist. Das ist was es ist. Wir haben Waffen mit Choppers und Raketenwerfer. Bazookas. Und Fliesen von Versace im Badezimmer. Versace. Ich überfahr dich mit dem Rasenmäher. Bang, bang. Denn dieser Boy ist ein krasser Player. Schwarzes Leder. Tür. Auf meiner Designer-Couch. Wenn wir mit den Glocks kommen, geht eh einer drauf. Ist mir egal. YOLO. Denn wir leben YOLO. Ich mein nicht das Auto, doch ich habe Polo. Yo ho. Willst du mir den Dick sacken? Die Blunts make meine Lunge schwarz, so wie Lidschatten. Ich will ein Lied machen. True. Mit Soldier Boy, denn so wie Soldier Boy bin ich ein Soldier Boy. Ich trinke Cola Boy mit Zitronenschnitz. Zitronenschnitz. Nenn uns die Kanonenkids, wir haben Kanonen mit. Bang. Und Hood Hawks. Auf unseren Buddies ist der Schmuck drauf. Ich und meine Boys sind am Block für mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes. Ich und meine Boys sind am Block für mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes Geld. Mein gottverdammtes. Ich und meine Boys. Mein